Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Leider kommt die Folge heute ein wenig später als beabsichtigt. Sorry dafür. Trotzdem viel Spaß jetzt bei der Folge. Es ist heute die Rede von der iPhone und iPad App, weil das ist eine Universal App. Formulas, Fotolaboreffekte und maßgefertigte Rahmen. Das ist von Samia Assam. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Auf jeden Fall von dem Macher, der auch Living Planet, Stackables, Procam 2 und Procam XL2 gemacht hat. Also dürfte den einigen oder anderen jedenfalls doch durchaus ein Begriff sein. Die App ist 233 MB groß, das ist natürlich eine recht stolze Größe. Version 1.0 liegt vor und 1,99 Euro kostet der ganze Spaß und ich nehme es schon mal vorweg. Wenn man auf die Art von Effekten steht, ja, dann ist es das auf jeden Fall wert. Ich finde die Beschreibung ganz nett und obwohl ich eigentlich nicht mehr Beschreibungen durchlesen wollte, lese ich sie jetzt einfach noch einmal vor. Dutzende Kunden spezifischer, vielschichtiger Fotoeffekte, anders als alle andere im App Store erhältliche, reichen von Grundfarben und Tönungen bis hin zum Nachahmung alter Filme, Veredelungen mit Textur und malerischen und künstlerischen Stilen. Diese Effekte, die mit der wissenschaftlichen Präzision einiger der talentiertesten Künstler der mobilen Fotografie-Community entwickelt wurden, verdienen wahrlich die Formel aus. Alles ist sorgfältig aus Komponenten aufgebaut, die fachgerecht durch den berühmten Fotografen Dirk Wüstenhagen erstellt wurden und die im traditionellen Sinne aus voll entwickelten Effekten wie Texturen, Filtern, Farbverläufen, Anpassungen und vielem mehr bestehen. Jede Formel durchläuft einen lebhaften Testprozess, um die Kompatibilität mit einer großen Bandbreite an Motiven, Subjekten und Bearbeitungsarten von Landschaften und Stadtbildern bis hin zur Straßenfotografie und Porträts zu gewährleisten. Dutzende Kunden spezifischer Rahmen, die fachgerecht durch den berühmten Fotografen Dirk Wüstenhagen erstellt wurden, enthalten hochqualitative Scans von altem Papier, abgenutztem Stoff, verwittertem Stein und einer Vielzahl anderer Materialien und Substraten, die anschließend in einem mühsamen Prozess bis zur Perfektion verfeinert, gemischt und angepasst werden, um natürliche Charakterzüge, Makel und Unreinheiten zu erreichen. Besonderes Augenmerk wird außerdem auf spezifische Farbtöne innerhalb eines insgesamt begrenzten Spektrums von Erdtönen, die sich gut mit Bildern vertragen, gesetzt. Durch eine Berührung analysiert das Auto-Anpassungswerkzeug die Tonstufen eines Bildes und nimmt entsprechende Anpassungen vor, um ohne jeglichen Aufwand professionelle Ergebnisse zu erzielen. Die Möglichkeiten, Formeln nach neueste Künstler oder Favoriten zu ordnen. Einen Moment bitte. Da war mein Hund gerade aufgestanden, da musste ich einmal kurz aufpassen. Die Möglichkeit, Formeln nach neueste Künstler oder Favoriten zu ordnen, hilft Ihnen dabei, Ihre Lieblingsformeln einfach und schnell zu finden. Die wundervoll gestaltete und fortschrittliche Oberfläche ist intuitiv und einfach zu bedienen. Eine Menge Aufwand und Gedanken führten zu einer Bedienoberfläche, die für jeden Benutzer jedes Kenntnisstands verständlich ist. Technische Informationen unterstützt hohe Auflösung bis zu 16 Megapixel auf neueren Geräten. Unterstützt JPEG, verlustfreie PNG und verlustfreie TIFF-Formate. Es gibt auch ein URL-Schema. Formulas, Doppelpunkt, Doppelslash. Was zum Beispiel interessant ist, ich weiß nicht, die App aus Launch Center Pro zu starten, weil automatisch wird die da nicht angezeigt. Was macht ihr also? Ihr ladet die App. Ihr könnt direkt in der App ein Bild knipsen oder ein Bild importieren und dann gibt es verschiedene ja, Effekte, Filter wären zu viel, zu wenig gesagt, weil es sind schon wirklich, nicht nur Filter, sondern ganze Effekte mit Körnung und so weiter und so fort. Es gibt dieses automatische Anpassungsmodi-Ding, was sehr gelobt wird, wo ich aber immer denke, ein bisschen manuelle Bearbeitung, ein bisschen an der Belichtungsregel anziehen oder so, bringt für mich dann doch noch bessere Ergebnisse. Und dann gibt es noch verschiedene Rahmen, zum Beispiel Hardcover oder wie Stoff aussehen oder so. Wenn man diese App nutzt, da kommen wirklich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, man kann auch noch die Intensität des Rahmens und der verschiedenen Effekte, nenne ich es doch, einstellen mit einem kleinen Schieberegler. Alles sehr einfach. Die Bilder könnt ihr dann speichern oder direkt auf Instagram teilen oder sonst was, wenn ihr fertig seid. Da können tatsächlich einige wirkliche Kunstwerke rauskommen, die mir persönlich recht gut gefallen. Und es gibt zwar sehr viele Bildbearbeitungs-Apps im App Store, aber tatsächlich habe ich sowas mit solchen Ergebnissen, was so einfach funktioniert, noch nicht da draußen gesehen. Und meiner Meinung nach ist die App die 1,99 definitiv wert. Deswegen eine klare Download-Empfehlung meinerseits. Aber schaut euch vorher vielleicht nochmal die Screenshots an, ob ihr mit dieser Art von Effekten überhaupt etwas anfangen könnt. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.